Das sind die aktuellen Schlagzeilen. Baumfällungen wegen Pilzbefall geplant, letzte Möglichkeit für Schuhkartons und HSG siegt souverän. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Tag. Ein Brandkrustenpilz hat mehrere Bäume in Nienburgs Innenstadt infiziert. Deshalb müsse ein kompletter Bodenaustausch stattfinden. Dies hat Nienburgs Baumpfleger Lutz Scheele dem Nienburger Stadtentwicklungsausschuss berichtet. Die betroffenen Exemplare auf dem Ernst-Thoms-Platz und in der Hannoverschen Straße will Scheele aus Sicherheitsgründen noch vor Beginn des Weihnachtsmarktes fällen. Ursache für die Häufung könne die massive Versiegelung der Fläche sein. Die Aktion Weihnachten im Schuhkarton findet in diesem Jahr bereits zum 20. Mal statt. Jeder, der möchte, kann einen Karton für ein bedürftiges Kind packen. Diese werden hauptsächlich in osteuropäischen Ländern verteilt. Gepackte Schuhkartons können noch bis zum kommenden Sonntag abgegeben werden, so Elvira Fleig, ehrenamtliche Helferin. Weihnachten im Schuhkarton ist Geschenke der Hoffnung in Zusammenarbeit mit Kirchengemeinden und verschiedenen Konfessionen. Es ist sehr gut verteilt, sodass jeder, glaube ich, die Möglichkeit hat, dort dann auch das Päckchen abzugeben. Interessant ist es eben auch, es samstags auf dem Wochenmarkt abgeben zu können, weil dann sind meine Mitstreiterinnen und ich dort wieder vertreten von 10 bis 12 Uhr. Morgen tagt um 17 Uhr der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung der Stadt Nienburg im Nienburger Rathaus. Unter anderem wird über den Weihnachtsmarkt, den Feuerwehrdienst und die Gebührenordnung für das Parken an Parkscheinautomaten in der Stadt Nienburg diskutiert. Eine Fragestunde für Einwohnerinnen und Einwohner wird ebenfalls stattfinden. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg konnte das Auswärtsspiel am Wochenende in Vossfelde souverän gewinnen. Gegen den aktuellen Tabellenelften der Handball-Oberliga gab es ein 36:28 aus Nienburger Sicht. Sehr zur Freude von Trainer Dirk Pauling. Wir haben sehr gut in der ersten Halbzeit agiert. Vor allen Dingen so nach 10 Minuten in der ersten Halbzeit haben wir Stabilität gefunden und uns dann bis zur Halbzeit Stück für Stück abgesetzt mit hoher Abwehrqualität und vorne sehr hoher Angriffseffektivität. Am Ende eigentlich ein nie gefährdeter Sieg mit weiteren sehr guten Qualitäten, die wir auf die Platte gebracht haben. Ohne Berücksichtigung der Punktestrafe aus der Vorsaison steht die HSG aktuell auf dem 4. Tabellenplatz. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.